Kundgabe 5470. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.08.1952. Garantie für Gegenwart Gottes. Werke der Liebe. Annahme des Wortes. Ich bin euch immer gegenwärtig, so wie ihr ein Werk der Liebe verrichtet. Und das soll euch auch Garantie sein, dass ihr dann auch recht denken und reden werdet, weil ich selbst es nicht zulasse, dass euer Mund dann Irrtum ausspricht. Es kann daher ein guter Mensch, der immer bemüht ist, mein Gebot der Liebe zu erfüllen, unmöglich in verkehrtem Denken stehen. Doch eines ist sehr wohl möglich, dass er zuvor in ein falsches Wissen geführt wurde und nicht darüber nachdenkt, ob es auch Wahrheit ist. Dass er darum Lehren als Wahrheit vertritt, weil ihm die rechte Wahrheit noch nicht zugeführt wurde und er nicht daran zweifelt. Doch dann genügt nur ein Anstoß, ein Wecken seines Verstandes. Und er wird nun so belehrt vom Geist in sich, wie es der Wahrheit entspricht. Ich selbst lasse auch in den Menschen, die liebetätig sind, Zweifel auftauchen, um ihnen dann die Wahrheit zuführen zu können durch meinen Geist. Empfindungsmäßig aber wird er immer der Wahrheit nahe kommen, weil dafür sein Liebewirken garantiert, weil ich selbst in ihm bin, so er Werke der Liebe verrichtet. Darum werdet ihr, meine Diener auf Erden, beim Verkünden des reinen Evangeliums selten auf Widerstand stoßen bei liebetätigen Menschen. Dagegen große Abwehr erfahren, wo der Mensch ohne Liebe ist. Und es ist dies selbstverständlich, weil ich selbst die Liebe bin und auch die Wahrheit. Mein Gegner aber finsteren Geistes und bar jeder Liebe ist und darum auch die Kennzeichen dessen, der im Menschen wirken kann, ganz offensichtlich sind. Ohne Liebe also ist weder die Wahrheit zu erkennen noch anzunehmen. Und daher soll euer erstes Bestreben sein, euren Mitmenschen die Liebelehre zu vermitteln, sie aufmerksam zu machen auf die Auswirkung eines Liebelebens und die Folgen des Gegenteils. Denn die Liebe ist und bleibt das Grundprinzip, ohne dass keine Wahrheit und auch kein Glaube sein kann. Alles andere zu wissen ist nicht so nötig wie jenes, dass ohne die Liebe niemand selig werden kann. So wie aber der Mensch in der Liebe lebt, wird ihm auch das andere Wissen erschlossen. Und hellen Geistes erkennt er die Wahrheit dessen, weil die Liebe in ihm der Schlüssel zur Weisheit ist. Alles könnet ihr erreichen, so wie ihr in der Liebe lebt. Ihr zieht mich an durch jedes Werk der Liebe und mit mir zugleich die Wahrheit, das Wissen um geistige Zusammenhänge. Ihr werdet eingeführt in die tiefsten Geheimnisse und werdet sie auch verstehen können, weil durch die Liebe euer Geist erleuchtet ist und hell und klar euch Aufschluss gibt über alles, was euch beglückt und fördert in eurer geistigen Entwicklung. Darum übet euch in der nächsten Liebe und kommet mir selbst dadurch nahe, und ihr werdet wahrlich meine Nähe beglückend empfinden, denn ich gebe euch alles, was ihr brauchet und was euch zur Seligwerdung verhilft. Amen.